Die Taz befragte Helfferich zu den Vorwürfen. Diese kommentierte er mit dem Satz, mit 14 soll ich homosexuell gewesen sein, mit 18 ein Nazi. Heute sitzt Helfferich also im AfD-Landesvorstand und Wüst ist Ministerpräsident einer schwarz-grünen Koalition in NRW. Helfferich verließ 2016 die CDU und fiel danach in der AfD durch schneidige und völkische Reden auf. 2019 wurde Helfferich zum ersten Mal in den Landesvorstand der AfD gewählt. Er versprach bei der Antrittsrede den Sturm auf die Rathäuser. Und schon damals war bekannt, dass Helfferich hin und wieder die Kornblume ans Revers heftete, das Zeichen der Nazis und Antisemiten in Österreich in den 1930er Jahren, bevor Hitler das Land einverleibte. Helfferich stand bereits damals, also 2019, unter dem Schutz des damaligen Vorsitzenden Rüdiger Lukassen, eines ehemaligen Bundeswehroffiziers, der für die AfD seit 2017 im Bundestag sitzt. Der Patronage des damaligen AfD-Landesvorsitzenden Rüdiger Lukassen und der Unterstützung der jungen Alternative verdankte es Helfferich, dass er im Frühjahr 2021 auf dem Aufstellungsparteitag des Nordrhein-Westfälischen Landesverbandes den aussichtsreichen Listenplatz 7 erhielt. Und das, obwohl der Mann im Maschinenraum der AfD, der langjährige Mehrheitsbeschaffer Markus Scheer, mit aller Macht versuchte, Helferichs Wahl zu verhindern. Doch Scheers Kunst, Parteitage nach seinem Gusto zu beeinflussen, scheiterte. Der Jurist aus Dortmund wurde auf einen aussichtsreichen Listenplatz gewählt. Kurz danach veröffentlichten WDR und Korrektiv Auszüge aus dem Chat, den Helferich mit einem Parteifreund geführt hatte, in welchem er sich als das freundliche Gesicht des NS bezeichnete. Er wollte ein demokratischer Freisler sein und gab an, Kornblumen in seinem Garten zu pflanzen. Es fielen Sätze wie, der Führer schreibt, jahrelang mussten wir den Frieden predigen, um den Krieg vorzubereiten. Wir waren nett als Ja-Flügel, aber wir können auch anders. Zudem äußerte sich Helfferich positiv über den Lebensborn. Das war eine auf Veranlassung Heinrich Himmlers gegründete SS-Organisation in der Nazizeit, die sich zur Aufgabe gemacht hat, reinrassige Menschen zu züchten. Zudem brüstete sich Helfferich mit seinen engen Kontakten zu der Neonazi-Szene in Dortmund. Ein Chat, der in der AfD für Unruhe sorgt. Die Aussagen von Helfferich zeigten, was einige in der AfD, vor allem Scheer, befürchtet hatten. Matthias Helfferich aus Dortmund ist offenbar ein Neonazi, der keine Scheu kennt, Analogien zu den schlimmsten Nazi-Verbrechern herzustellen. Lange schwieg Helfferich, dann drohte er mit presserechtlichen Konsequenzen. Danach erklärte er, seine Aussagen seien ironisch gemeint gewesen –